Kapitel 25 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nachts. Nun ist der Tag gesunken. Vom Berge steigt die Nacht und hell mit tausend Funken die Sternlein sind erwacht. Nun über Tal und Hügel, herab vom Sternenzelt, nun schwebt mit leisem Flügel die Freiheit durch die Welt. Sie tritt an alle Hütten, sie pocht an jedes Tor, sie flüstert leise Bitten den Schlummernden ins Ohr. Sie weiht mit heißem Kusse den Jüngling und den Mann und haucht mit leisem Gruße auch den Gefangenen an. Sie prüft am Schwert die Schneide, sie tritt zum Pulverfass, sie zählt mit stummem Neide den Sand im Stundenglas. Dass alle Seelen träumen, dass alle Herzen glühen, von Rossen, die sich bäumen, von Taten stolz und kühn. Dass hinter Eisengittern selbst der Gefangene lacht, dass im Palast mit Zittern ein bleicher Mann erwacht. Ende von Kapitel 25.